wir zur Pyramide. Sind wir hier etwa in Ägypten? Nein, hier sind wir in Mainz. Mann, ich schwitze, im Spotlicht stehst du ganz allein. Hier geht's vom Traumschiff in Kairo an Land und von Pyramiden aus Träumen und Sand. Hier geht's vom Traumschiff in Kairo an Land und von Pyramiden aus Träumen und Sand. Hier geht's vom Traumschiff in Kairo an Land und von Pyramiden aus Träumen und Sand. Hier geht's vom Schiff in Kairo an Land und bauen Pyramiden aus Träumen und Sand. Zum Lot trägst du die Nofretete, sagt Pharao, die ist sehr lieb. Doch Dieter sagt, ich nehm nicht jede und die ist gerade nicht mein Typ. Hier